Ihr Lieben, ich grüße euch. Es ist gut, dass wir heute Morgen zusammen sein können. Lasst uns einfach miteinander noch einmal beten. Jesus Christus, du bist unser Gott. Und wir danken dir, dass wir hier zusammen sein können. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du unser Herz öffnest, für das, was du uns sagen willst, dass du uns hilfst, hörfähig zu sein, damit wir als deine Leute auch lebensfähig sind. Segne du uns. Danke dafür. Amen. Ein neuer Sonntag. Miteinander wollen wir hören auf Gottes Wort und darüber nachdenken, was das für uns, was das für unseren Alltag bedeuten kann. Wir haben den Abschnitt schon gehört, um den es jetzt zuerst gehen soll. Ich mag diesen Text aus dem ersten Petrusbrief sehr. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Ihr Lieben, wir wollen uns in den nächsten Wochen, immer wenn ich dran bin mit Predigen, mit einem neuen Thema beschäftigen, und zwar mit dem Thema Gemeinde der Zukunft. Diese Idee, diese Predigtreihe geht zurück auf ein Buch, das unser Gemeindeleiter der FEG Norddeutschland, Reinhard Spienke, vor einiger Zeit geschrieben hat. Es ist Anfang des Jahres erschienen, Gemeinde der Zukunft. Und er beschreibt in diesem Buch 10 Koordinaten für einen geistlichen Aufbruch. Ich möchte gerne, beginnend beim nächsten Mal, also am 9. Mai, möchte ich gerne 5-mal über dieses Thema predigen, weil von diesen 10 Koordinaten immer 2 zusammengehören. Aber im Nachdenken über diese Zusammenhänge habe ich gedacht, es macht einfach Sinn, wenn der erste Gottesdienst zu dieser Thematik einmal noch den Grundgedanken, was ist eigentlich christliche Gemeinde, aufgreift. Und ich möchte das eben gerne von diesem Satz her tun aus dem ersten Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. 3 Gedanken sind es, die mich heute Morgen beschäftigen und die ich gerne mit euch teilen möchte. Das erste ist, Gemeinde lebt mit Hoffnung. Das zweite, Gemeinde lebt als ein geistliches Haus. Und das dritte, Gemeinde lebt als eine geistliche Gemeinschaft. Gemeinde lebt mit Hoffnung. Wisst ihr, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass unsere Gemeinden, dass wir persönlich, aber dass wir als Gemeinden Orte der Hoffnung sind. Wir leben in einer Zeit, die für viele Menschen mit ganz vielen Fragen und mit ganz vielen Spannungen verbunden ist. Und ich glaube, wenn die christliche Kirche etwas in dieser Zeit tun kann, wenn wir als christliche Gemeinschaft in dieser Zeit etwas tun können, dann ist es den Menschen etwas weiterzugeben, was für uns grundlegende Bedeutung hat. Und das ist Hoffnung. Und diese Hoffnung, sie hat eine gute Grundlage. Denn sie beruht auf dem, was Gott getan hat. Darum heißt es am Anfang dieses Textes, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns wiedergeboren. Er hat uns neu geboren zu einer Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Was ist das, was sozusagen der Grund ist für unsere Hoffnung eigentlich? Es ist nicht etwas, was wir geschafft hätten. Es ist nicht etwas, was von irgendwoher zu uns kommt, sondern es ist etwas, was der lebendige Gott getan hat. Er hat, und das ist das Geschehen von Ostern, er hat in der Auferstehung Jesu alle Grenzen dieser Welt durchbrochen. Ihr Lieben, es mag sein, dass wir mit vielen Schwierigkeiten zu tun haben. Ich will da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber ganz egal, was da an Schwierigkeiten und Nöten da ist, Gott gibt uns Hoffnung. Wodurch? dadurch, dass er die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt ausgehebelt hat in der Auferstehung Jesu. Und nicht nur die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, also nicht nur die physikalischen Grenzen, die es gibt, sondern er hat die Macht der Sünde, die Macht des Todes durchbrochen. Das gibt uns Hoffnung. Und ich denke manchmal, selbst da, wo Menschen an die Grenzen ihres eigenen Lebens kommen, da dürfen sie wissen, im Vertrauen auf Jesus Christus ist uns Hoffnung gegeben, auch über diese Grenzen hinaus. Christliche Gemeinde lebt mit Hoffnung und christliche Gemeinden sollen Orte der Hoffnung sein. Ich finde das immer wieder wichtig, dass wir über diesen Zusammenhang nachdenken, weil ich natürlich auch weiß, dass im Miteinander leben, im Miteinander unterwegs sein in einer christlichen Gemeinde, es immer Probleme und Spannungen gibt. Wir sind Menschen, natürlich. Und darum ist es gut, wie wenn wir das aufnehmen, was der Apostel Petrus hier an dieser Stelle uns vor Augen stellt. Es gibt eine Mitte oder es gibt einen Zielpunkt und das ist das, was Gott getan hat. Darum, gelobt sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat in seinem grenzenlosen Erbarmen uns neues Leben geschenkt. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist, darum haben wir Hoffnung. Darum haben wir Hoffnung, worauf? Auf ein Leben in Ewigkeit. Gemeinde lebt mit Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit. Ihr Lieben, die Hoffnung unseres Lebens ist nicht, dass es hier immer alles besser wird. Nein, wir sagen nicht 3% besser im nächsten Jahr, Freie Evangelische Gemeinde in Schneverding oder sonst irgendwo. Nein, aber wir sagen, wir sind unterwegs zu einem Leben mit Gott in Ewigkeit. Und das, wisst ihr, das hat seine Auswirkung auch auf das Umgehen mit den Schwierigkeiten, Hindernissen und Grenzerfahrungen unserer Zeit. Das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Darum ist es gut, sich diese Zeit zu nehmen, der Ausrichtung auf Gott an einem Sonntagmorgen. Es ist einfach gut, wenn wir unsere Bibel in die Hand nehmen, wenn wir dieses Wort lesen. Es ist einfach gut, wenn wir miteinander singen, wenn wir hören auf Gottes Wort, denn dadurch werden wir ausgerichtet auf ihn. Dadurch werden wir ausgerichtet auf den, der Hoffnung in unser Leben hineinstellt. Und es ist eine Hoffnung, die wir nicht hier erreichen werden. Die wird nicht hier Realität werden. Aber es ist eine Hoffnung, auf die wir zuleben. Ich möchte euch uns das noch einmal klar machen, was das auch bedeutet. Wir leben ja im Moment in dieser Zeit ständiger Beschränkungen. Da hofft man, dass man ein paar Tage Urlaub machen könnte, dann darf man nirgendwo mehr übernachten. Dann hofft man, dass man nicht krank wird und plötzlich hört man, dass der Nachbar krank geworden ist. Das macht ja etwas mit einem. Da hofft man, dass man seinen Arbeitsplatz nicht verliert und plötzlich steckt man in der Kurzarbeit. Da hofft man, dass die Dinge sich regeln und es wird manchmal immer schwieriger. Das ist unsere Realität in dieser Zeit. Aber wenn wir wissen, dass unser Gott uns ein Leben geben will, uns ein Leben gibt, das in der Ewigkeit kommt, dann dürfen wir schon jetzt, trotz der Schwierigkeiten, die es gibt, uns darauf freuen. Das heißt, Freude darf zu unserem Alltag gehören. Hoffnung darf zu unserem Alltag gehören, weil wir wissen, unser Gott hat sie uns zugesagt. Und es ist das Geschehen von Golgatha. Es ist das Geschehen der Auferstehung Jesu, das uns diese Hoffnung vor Augen stellt. Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen und wir wissen, dass das, was kommt, schon jetzt seine Auswirkung hat, auch wenn wir noch längst nicht da sind. Wir dürfen uns freuen auf das, was kommt. Ich finde das gut und möchte das gar nicht unterschlagen an dieser Stelle, was hier gesagt wird. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges und von keiner Sünde begrenztes, beschmutztes und Erbe, ein unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für uns bereithält. Unser eigentliches Zuhause ist nicht die Welt, in der wir leben. Wir leben hier und wir leben hier auch verantwortlich und wir leben hier auch gerne, weil es auch das ist, was wir kennen und worin wir aufgewachsen sind. Aber wir leben auf etwas zu, was kommen wird. Wie hat jemand mal gesagt, das Beste kommt noch. Gottes Ewigkeit. Und es soll seine Bedeutung und Auswirkung haben, schon jetzt. Gemeinde lebt mit Hoffnung. Ihr Lieben, lasst uns das vor Augen haben. Und ich glaube, dass es genug Menschen gibt um uns herum, die genau danach Ausschau halten und die danach fragen, was sagen denn die Christen eigentlich in dieser Zeit? Und wir sagen, Christus ist der, der auferstanden ist und lebt. Und er ist der, der kommt. Ein zweites. Gemeinde lebt als ein geistliches Haus. Und ich möchte an dieser Stelle euch einladen, noch einmal einen Bibeltext anzuhören. Er steht ein kleines bisschen weiter hinten im selben Brief, im Brief des Apostels Petrus im Kapitel 2. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das geklappt hat, dass dieser Text auch erscheint. Wunderbar, da steht er und ihr könnt ihn mitlesen. Ich lese uns, was dort steht. Zu ihm, zu Christus dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Denn dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott dieses Opfer an. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift. Seht, ich lege in Jerusalem einen auserwählten, kostbaren Grundstein. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort, der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, der ist zum Grundstein geworden, weil sie ihn für unbrauchbar hielten. Er ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und es gilt auch, er ist ein Stein, über den die Menschen stolpern werden, ein Fels, über den man stürzen wird. An ihm stoßen sich alle, die nicht auf Gottes Botschaft hören wollen. So hat Gott es für sie bestimmt. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Soweit dieser Bibeltext. Durch ihn, zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Ich möchte einfach kurz darüber mit euch nachdenken. Jesus Christus ist der Grundstein. Jesus Christus ist der Grundstein. Wofür? Für ein geistliches Haus. Die Gemeinde lebt als ein geistliches Haus. Wir als christliche Gemeinde leben als ein geistliches Haus. Es ist ja ein Bild, das wir in den zurückliegenden Monaten auch schon immer wieder mal bedacht haben. In meiner letzten Predigtreihe haben wir dieses Bild immer wieder vor Augen gehabt und haben dabei über unterschiedliche Aspekte nachgedacht, die dazugehören. Eine fröhliche Gemeinde, eine offene Gemeinde, eine ehrliche Gemeinde und so weiter. Ihr habt das vielleicht noch vor Augen an dieser Stelle. Und wenn man dieses Bild von dem Haus gebraucht, eigentlich ein sehr statisches Bild, ist es trotzdem etwas sehr Dynamisches. Es wird von Jesus Christus gesprochen als dem Grundstein. Wir wissen, wer ein Haus heute bauen will, vor allen Dingen hier in unserer Gegend, der macht eine vernünftige Fundamentplatte. An anderen Gegenden wird er anders gebaut. Aber immer wieder merkt man, auf das Fundament kommt es an. Und genau das ist damit ausgedrückt. Jesus Christus ist die Grundlage der christlichen Gemeinde. Gemeinde lebt als ein geistliches Haus. Dieses Bild wird hier gebraucht. Und dann geht es aber weiter. Christus ist der Grundstein, auf dem sich alles aufbaut, der das Ganze auch trägt. Und was sind wir? Was sind wir? Was bist du? Bin ich? Jeder Christ, jeder von uns ist ein Baustein dieses Hauses. Du bist ein Stein in dem Ganzen. Das heißt, du bringst dich mit ein. Du hast einen bestimmten Platz in diesem Haus. Gott gebraucht dich als ein Teil des Ganzen. Und bist du nicht da, dann fehlt an dieser Stelle etwas. Das ist ein Bild, das mir in einer alten Geschichte einmal begegnet ist. Da träumt jemand über die Gemeinde und das heißt, er träumt eigentlich von einem wunderschönen Gebäude mit einer hässlichen Ecke. Und als er aufwacht, überlegt er, was ist das denn gewesen? Und dann wird ihm bewusst, das war ein Bild von der Gemeinde. Ja, und was war mit der Ecke, die da so hässlich aussah? Da fehlte er selbst. Er selbst war nicht da. Manchmal reiben wir uns auch an Gemeinde. Manchmal reiben wir uns an dem Miteinander. Aber da, wo wir uns reiben und uns zurückziehen, da passiert genau das. Da bricht etwas weg aus dem Ganzen. Gott möchte uns gebrauchen als lebendige Steine in seinem geistlichen Haus. Du und ich, wir sind ein Teil. Wodurch? Ich möchte das noch einmal deutlich machen mit einem kleinen Bild. Ich habe hier einen Schlüssel. Ich weiß nicht mal mehr, wofür der ist. Aber er ist für mich heute Morgen ein Symbol. Jeder von euch hat einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel gibt ihm Zugang zu einem Haus, in dem er wohnt. Zu einer Wohnung vielleicht. Oder zu einem bestimmten Zimmer. Was ist der Schlüssel für die Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde? Ihr Lieben, das ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus, zu dem, der auferstanden ist und lebt. Das ist sozusagen das, was wir brauchen. Und darum heißt es hier, zu ihm kommt, zu ihm kommt. Ihr Lieben, das ist die Einladung, die wir als christliche Gemeinde weiterzugeben haben. Das ist das, was wir für uns persönlich immer wieder in Anspruch nehmen müssen, dass wir uns aufmachen und dass wir zu ihm gehen. Wohin sollen wir gehen? Herr, wohin sonst sollen wir gehen? So haben wir das vorhin in diesem Lied gehört. Wohin sonst sollen wir gehen, wenn nicht zu dir? Und das ist das, was der Apostel Petrus immer wieder deutlich macht. Ihr dürft zu ihm kommen. Das ist eine Einladung. Und das ist auch eine Einladung, die wir uns immer wieder bewusst machen. Aber es ist auch eine Einladung, die wir den anderen bewusst machen wollen. Den Menschen, die wir gerne erreichen wollen, denen wir die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Ihr dürft zu ihm kommen. Die persönliche Glaubensbeziehung ist der Schlüssel für das Leben mit Christus. Und es ist der Schlüssel für das Leben in der Gemeinde und mit der Gemeinde. Wer ein Baustein werden möchte in diesem Haus, der braucht eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und darum betonen wir das als Gemeinde ja immer wieder, dass es auf diese Glaubensbindung an Jesus Christus ankommt. Dazu sind wir eingeladen. Ihr seid solche lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde, aufbauen wird. Eine Gemeinde, in der ihr ihm dient als seine Priester. Gemeinde lebt als ein geistliches Haus. Lasst uns das vor Augen haben an dieser Stelle. Und das Dritte, Gemeinde lebt als eine geistliche Gemeinschaft. Das ist das, was der Apostel Petrus hier auch unterstreicht, dass als Gemeinde wir eine geistliche Gemeinschaft sind, sozusagen ein neues Volk. Sozusagen das ist ja wieder ein anderes Bild, was da gebraucht wird, als eine geistliche Gemeinschaft von Menschen, die zu ihm gehören als sein Eigentum. Ich finde das etwas Großartiges. Gott macht uns deutlich, wir dürfen Leute sein, die zu ihm gehören. Ihr gehört zu mir. Du, Hanna, du, Robert, du, Dieter, du Thomas, wer auch immer, wir dürfen zu ihm gehören, ganz persönlich. Wo ist mein Zuhause? Bei dem Gott, der mich durch Jesus Christus zu seinem Eigentum gemacht hat. Was für eine großartige Sache. Und wisst ihr, das bleibt. Ich habe vor kurzem in meinem persönlichen Nachdenken und Fragen über so viele Dinge, da wachte ich morgens auf und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, das ist eigentlich klasse. Gott gibt mir die Losung für diesen Tag schon mal gleich beim Aufwachen. Das war nicht das Losungswort, das in dem kleinen blauen Büchlein steht. Aber es war sozusagen ein Wort, das mir begegnete und das mir einfach geholfen hat. Was war das für ein Wort? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Damit bin ich morgens aufgewacht. Und ich habe mich einfach darüber gefreut, dass Gott mir das zuspricht. Ich darf zu ihm gehören. Ich darf einer sein, der bei ihm zu Hause ist. Wir dürfen Gottes Volk sein. Und als solche Leute sind wir sozusagen auch in der Vermittlung. In der Vermittlung zwischen Gott, zu dem wir gehören, und denen, die ihn noch gar nicht kennen. Es gibt in unserer Nachbarschaft immer Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Ihr habt euren Arbeitsplatz, ihr habt in eurer Umgebung, ihr habt da, wo ihr im Laden seid und einkauft oder da, wo ihr lebt in eurer Straße, ihr seid mit Menschen unterwegs, die diesen Gott noch nicht kennen. Ihr seid das Bindeglied zu ihm. So wie ein Priester im Alten Testament für das Volk Israel die Verbindung war zu dem Gott, den sie angebetet haben. So dürfen wir und sollen wir Menschen sein, die vermitteln. Die denen sagen, die ihn noch nicht kennen, wer dieser Gott ist, zu dem wir gehören. Und die diesem Gott sagen, du kennst meinen Nachbar. Rühr ihn an. Fass ihn an. Lass ihn dein Kind werden, so wie ich das selbst werden durften. Königliche Priester sollen wir sein, die ihm gehorchen, die tun, was er ihnen sagt und die dahin gehen, wo sie hingehen sollen, in seinem Auftrag und die damit weitergeben, was ihnen am Herzen liegt. Und auch das steht uns ja, begegnet uns ja in diesem Text. Wir sollen Botschafter sein, Verkündiger, ja was denn? Von Gottes großem Tun. Wir sollen Verkündiger sein von Gottes großem Tun. Ihr sollt die großen Taten Gottes verkündigen. Er hat euch von der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt. Wir reden nicht über irgendetwas, aber wir reden über die großen und kleinen Dinge, die Gott tut in unserem Alltag, in unserem Leben, in der Geschichte dieser Welt, in der Geschichte mit seinem Volk. Wisst ihr, Gott möchte uns gebrauchen. Wenn wir über die Frage von Zukunft der Gemeinde nachdenken, darüber, wie wir denn als Gemeinde zukunftsfähig sein können, dann müssen wir das klar haben. Es braucht die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Eine gute, feste Verbindung zu ihm. Es braucht ein gutes, geistliches Miteinander als eine Gemeinschaft. Und es braucht Klarheit darüber, wozu Gott uns gebrauchen will. Dass wir in dieser Welt weitersagen, was er getan hat, was für uns so Bedeutung gewonnen hat. Ich möchte mit zwei Gedanken gerne unser Miteinander heute Morgen abschließen. Ich möchte uns bewusst machen, wie wir unterwegs sind. Und ich tue das eine mit einem Satz, der mir vor einigen Jahren begegnet ist. Die Willow Creek Community Church in Chicago, eine große Gemeinde, die durch Tagungen auch in Deutschland immer wieder Impulse gegeben hat in den Raum christlicher Kirche. Nein, diese Gemeinschaft hat vor einiger Zeit einen Satz geprägt. Er lautet, the local church is the hope for the world. Also die lokale Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Nun könnte man sagen, das ist ja eine Verdrehung. Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Ja, das stimmt. Aber was nehmen die Menschen wahr? Und darauf bezieht sich das. Sie nehmen wahr, wie eine christliche Gemeinde lebt in ihrer Umgebung. Was sie von Gott sehen können, das Sehen nehmen sie wahr im Leben einer christlichen Gemeinde. Und darum gilt dieser Satz. Die örtliche Gemeinde, unsere Gemeinde in Schneverding zum Beispiel, ja, unsere Gemeinde ist eine Hoffnung für die Welt. Oh, das ist natürlich auch eine Frage an uns. Sind wir denn das? Leben wir das? Aber es ist auch eine Tatsache. Gott hat diese Gemeinde geschaffen und er möchte sie gebrauchen als ein Zeugnis seiner Gegenwart und als ein Zeugnis für berechtigte Hoffnung in dieser Welt. Das ist das eine, was mir bewusst und was ich euch weitergeben möchte. Und das zweite hat mit einem Satz zu tun, den mir einer meiner Freunde gesagt hat, als wir uns vor ein paar Tagen miteinander unterhalten haben darüber. Er hat gesagt, weißt du was, Bernd? Gemeinde ist eigentlich die beste Erfindung Gottes neben der Ehe. Er ist gerne verheiratet und er ist mit Leidenschaft Pastor. Ich konnte es gut verstehen, dass er das so gesagt hat. Habe mir diesen Satz notiert und habe gesagt, der passt in das hinein, was ich heute Morgen hier sagen möchte. Gemeinde ist Gottes beste Erfindung neben der Ehe. Lasst uns das mitnehmen. Nehmt das mit in euren Alltag. Wir freuen uns über das, was Gott uns geschenkt hat. Neues Leben, Leben in Ewigkeit, eine Gemeinschaft, in der wir leben können. Eine Gemeinschaft, die er gebrauchen will, damit wir unterwegs sind in seinem Auftrag in dieser Welt. Wir dürfen eine Gemeinschaft sein, die mit lebendiger Hoffnung lebt. Gott sei mit euch.